Deutschlandfunk. Das Feature. Ich versuche ja zu argumentieren, dass das Digitale ganz wunderbar ist und großartig ist, dass es aber eine völlig andere Funktion erfüllt als das gedruckte Buch. Naja, also den Job, den wir machen, und zwar irgendwie Bücher herstellen, den hätte es, glaube ich, so vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben. Für uns existiert eigentlich dieser Gegensatz erstmal nicht, also zwischen analog und digital. Uns interessiert eher, wie das Digitale ins Buch wieder zurückgeführt werden kann. Wir sind halt jetzt bei den Büchern oder bei den E-Books in dieser Phase, wo um Monopole gerungen wird, um dieses Aneinanderkoppeln von Geräten, mit denen man die Sachen dann eben rezipieren kann, dass man das alles mitverkaufen will. Und das sind einfach Grabenkämpfe auf Kosten der Leser. Nein. Die Zugänglichkeit zu Wissen ist eine wunderbare demokratische Sache. Nun ist es so, Bücher sind seit Jahrzehnten zugänglich über Bibliotheken. Man muss allerdings sich dann vielleicht bequemen, in die Bibliothek zu gehen und das Buch auszuleihen. Aber im Prinzip kommt man an viele Sachen heran. Durch das Netz ist die Situation viel einfacher geworden. Thanks God. Ja, man erwartet ja gar nicht, dass die Zahlen ganz tragfähig sind, sondern dass man wirklich sagt, hier ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft, hier ist die Leibniz-Gemeinschaft. Sagt uns doch mal, was das Digitalisierungsvolumen in 10 oder in 20 Jahren den Steuerzahler kosten wird. Auf dieser Ebene ist gar nichts greifbar. Einer der Kernpunkte des Buchmachens ist das Reflektieren anderer Bücher dann auch irgendwie in einem gewissen Maße immer. Also wir greifen auf etwas zurück und nehmen das wieder. Textverarbeitung über das Büchermachen in digitalen Zeiten. Ein Feature von Joachim Büte. Die Digitalisierung krempelt alle Lebensbereiche, die sie erfasst, um. Beim Büchermachen sind die digitalen Medien in direkte Konkurrenz zum Medium Buch getreten. Die digitale Revolution der Buchproduktion hat neue Möglichkeiten der Buchgestaltung und auch des Verlagswesens eröffnet. Der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. In seiner gerade erschienenen Schrift »Zur Sache des Buches« stellt er fest, die Kritik am gedruckten Buch offenbare ein Stück Kulturkritik, die ihr Unbehagen an der Gegenwart mit einer übertriebenen Erwartung an die technischen Möglichkeiten des Digitalen verbindet. Ich versuche ja zu argumentieren, dass das Digitale ganz wunderbar ist und großartig ist, dass es aber eine völlig andere Funktion erfüllt als das gedruckte Buch. Und dass es darum geht, eine Art Ökologie des Umgangs mit diesen verschiedenen medialen Typen zu schaffen, bei der man begreift, dass beide ganz unterschiedlich formiert sind und dass das eine das andere nicht substituieren kann. Dass man mit dem Netz definitiv Sachen machen kann, die mit dem Buchdruck nicht gehen. Und dass im Buchdruck Dinge funktionieren, die im Netz aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren. Wenn wir es schaffen, diese Ökologie zu entwickeln, dann glaube ich, wird alles gut. Mit dem E-Book ist dem Buch ein Rivale erwachsen, der es tendenziell zu ersetzen trachtet. Theorien, die dem Buch die Zukunftsfähigkeit zugunsten der neuen Medien absprechen, gibt es bereits seit geraumer Zeit. Dennoch hat die digitale Konkurrenz das Buch stärker gemacht. Naja, also den Job, den wir machen, und zwar irgendwie Bücher herstellen, den hätte es, glaube ich, so vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben. Also wir sind ja Setzer, Grafiker, Bildgestalter, Bildkompositoren, Konzepter, eigentlich alles zusammen. Florian Lamm und Jakob Kirch sind Buchgestalter. Auf ihrer schwarz-weißen, provozierend schlicht gehaltenen Website liest man: Lamm und Kirch is a graphic design studio focusing on the creation of books, visual identities and exhibitions in the broad field of the cultural sector. We mostly do printed matter. Das, wofür man früher eigentlich eine Firma gebraucht hat oder wenigstens eine gut ausgestattete Druckerei, eine Satzwerkstatt, eine gute Klischeeherstellung und am besten auch noch jemanden, der quasi Gestalter ist und darüber hinaus noch quasi Hersteller, Konzepte, alles das, da sind wir eigentlich alles zusammen zu machen mit einer Person oder jetzt hier in dem Fall in zwei Personen. Und diesen Job, den wir jetzt eigentlich machen, den gibt es erst seit 10 Jahren, seit 15 Jahren, auch seitdem es erst diesen Rechner gibt, es überhaupt diesen ganzen kompletten Umbruch gegeben hat. Das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie mit dem Buch umgegangen wird. Das geht halt von einem vorherigen Weg, der eher, ich würde mal die These aufstellen, konzeptlastiger war. Also man hat etwas durchdacht und dann wurde die Form danach umgesetzt von unterschiedlichen Leuten. Wenn sie einmal umgesetzt war, wurde sie auch nur noch marginal redigiert zu einem eher fluiden Prozess, wo eine Mischung von Material, was reinkommt und verarbeitet wird, auch immer wieder hinterfragt werden kann, weil man es ja direkt sehen kann. Für uns existiert eigentlich dieser Gegensatz erstmal nicht, also zwischen analog und digital. Uns interessiert eher, wie das Digitale ins Buch wieder zurückgeführt werden kann. Anne König ist Verlegerin und gründete 2001 Spectre Books in Leipzig, gemeinsam mit Markus Dresen und Jan Wenzel. Vielleicht ist wieder auch nicht das richtige Wort, sondern erstmal, welche Formate lassen sich in das Buch bringen? Was kommt sozusagen gestalterisch, inhaltlich aus dem Digitalen in das Buch zurück? Was macht es sozusagen unverwechselbar? Warum muss man ein Buch machen, in dem sozusagen bestimmte digitale neue Erscheinungen, sage ich jetzt mal, auftauchen und man dem eine physische Präsenz verleihen sollte? Spectre Books lotet die Möglichkeiten eines lebendigen Austauschs zwischen allen an einer Buchproduktion Beteiligten aus. Zwischen Künstlern, Textautoren, Buchgestaltern, Lithografen, Druckern und Buchbindern. Das Buch soll hier zur Bühne werden. Zu einem Ort der Begegnung und der produktiven Auseinandersetzung. Spectre Books entwickelten eine Produktion von Kunstbüchern, die bis heute den Schwerpunkt der Verlagsarbeit bilden. Inzwischen gibt es auch eine literarische Reihe, eine wissenschaftliche Reihe ist geplant. Es gehört zum Anspruch und zum Konzept von Spectre, andere Medien in das Medium Buch hineinzuholen. Ganz am Beginn der Verlagsgründung stand das Magazin Cut and Paste, das eine neue Form des Kollagierens probierte. Wir haben 2001 unsere Spectromag GbR gegründet. Und das begann mit einer Zeitschrift, die zweisprachig erschien. Und wir hatten die Idee, unterschiedliche Bereiche der Kunst, also von der Literatur über den Film, Theater, Architektur, Design, Theorie, Fotografie, das alles zusammenzubringen. Und wir haben unterschiedliche Interessen gehabt. Und als wir das gegründet haben, diese Zeitschrift, haben wir gesehen, wir brauchen ein Medium, in dem wir unsere verschiedenen Intentionen da zusammenbringen. Also Jan zum Beispiel hat bis heute einen sehr starken Draht ins Theater. Dieser theatrale Moment ist bis heute im Verlagsprogramm auch geblieben. Eigentlich ist der Anfang mit der Zeitschrift, diese ersten zwei Hefte sind eigentlich auch so ein Statement, was wir verlegerisch machen wollten. Und das hat sich natürlich über die Jahre, wir reden jetzt über einen längeren, also auch einen langen Zeitraum, verändert. Aber diese Idee ist immer geblieben. Und die Zeitschrift haben wir dann nach einer bestimmten Zeit nicht mehr herausgebracht und haben das dann ins Medium Buch transferiert. Die Anfänge haben Spectre Books bis heute geprägt. Eine Arbeitsteilung gibt es nicht, eher eine kooperative Durchdringung der Arbeitsbereiche. Kein Hintereinander, sondern ein Neben- und Miteinander. Ma per trattarti il ben, chi vi trovai, dirò delle altre cose, chi vos scorte. On dit que l'on a défini sur un ensemble E, une structure algébrique. Si l'on a défini une loi de composition qui a deux éléments quelconques, X et Y de E, en fait correspondre un troisième noté, fonction XY. Anne König und Markus Dresen. Wir haben unsere Bücher machen oft mit dem Film oder auch mit einer Theaterinszenierung verglichen. Dass es unterschiedliche Beteiligte gibt, die auch eine Rolle spielen, die ihre Rolle wechseln können. Und eine Idee oder ein bestimmtes Buchformat, was wir entwickelt haben, wir nennen das die Autorenbücher. Und das lehnt sich an das Cinéma des Auteurs, des Nouvelle Vague an. Oder der Nouvelle Vague an. Und zwar eine Bewegung im Film in den 60er Jahren in Frankreich, wo die Rollen aufgehoben wurden, also wo diese Filmemacher gesagt haben, ich kann die Kamera machen, ich kann das Drehbuch schreiben, ich kann alles in einem, ich kann es aber auch abgeben und ich bin jetzt nicht festgelegt auf diese eine Rolle. Mit dem Drehbuch würde ich gerne auch nochmal aus meiner Perspektive das ergänzen. Das meint auch alle Bereiche der ästhetischen Entscheidung eigentlich an der Buchpublikation, an Buchproduktion auch von vornherein mitzudenken, zu wissen, welche Texte von wem geschrieben werden, wie sie geschrieben werden, ob sie als Text, Interview oder andere Form annehmen sollen, zu wissen, auf welchem Papier gedruckt wird, ob es ein flexibles Softcover oder ein Festeinband werden wird, wie sozusagen die Reproduktion der Bilder stattfinden soll, ob sie künstlerisch hochwertig reproduziert werden sollen oder auch eben auf ungestrichenem Papier eine andere Oberfläche bekommen sollen. Das ist ungefähr vergleichbar auch mit Entscheidungen über Schauspieler, über Kamera, über Licht, über Sprache, Ton, Musik. Das sozusagen gemeinsam zu verknüpfen und nicht sozusagen in einer gewissen Getrenntheit standardisiert abzufahren, das verstehe ich auch unter einem Drehbuch für ein Buch oder in der Buchproduktion. Diese Form der kooperativen Arbeitsweise, die zugleich jedes Buch individuell neu denkt, wäre vor der Digitalisierung nicht möglich, schlicht nicht finanzierbar gewesen. Auch jetzt ist sie sehr aufwendig und anspruchsvoll. Und irgendwann muss, um im Bild zu bleiben, jemand die Regie übernehmen. Das weiß auch der Buchgestalter Jakob Kirch. Das hat natürlich aber auch ein großes Problem, weil quasi immer alles in Frage gestellt werden kann, wird doch immer alles in Frage gestellt. Und wenn man will, kann man über Bücher 10 Jahre reden und man macht immer wieder neue Variante und die sind alle möglich und alle machbar, aber man kann sich nie für eins festlegen und entscheiden. Sich für etwas entscheiden ist viel wichtiger geworden, weil sehr viel mehr möglich ist und auch natürlich immer alles zu jeder Zeit verhandelbar und wieder einreißbar ist. Und dieser Begriff des Gestalters ist zu einem ganz großen Teil einfach der Begriff des vielleicht des Entscheiders geworden. Du musst dich für Dinge irgendwann entscheiden und du musst halt auch durch deine Persönlichkeit, aber auch quasi durch dein Wissen, durch dein Können ab einem bestimmten Punkt sagen, und jetzt machen wir das genau so, weil ich das so will oder weil ich das so kann oder weil meine Erfahrung mir sagt, dass das jetzt genau der richtige Weg ist. In der Arbeit zu dem Dokumentationsband zu Ilja Kabakows Totalinstallation war Jan Wenzel in der Situation, direkt eigentlich in meinem Layout die letzten Passagen des Buches schreiben zu können. Das heißt, ich hatte schon mit der Gestaltung angefangen, während sozusagen das Buch noch geschrieben wurde. Und die letzten Kapitel sind eigentlich direkt im Gestaltungsprogramm entstanden. Und das hat eine Situation befördert, die eigentlich dem Schreiber klar machten, man müsste ja fast sagen, dass die Gestaltung schon fast in dem Moment Co-Autor war, dass dem Schreiber klar war, ich kann das hier jetzt diese Information direkt in die Fußnote setzen, ich kann das als Randspalte machen, ich kann diesen Text direkt in die Bildunterschrift setzen. Das heißt, der Schreibprozess veränderte sich auch komplett, indem man eigentlich genau wusste, wo man welche Passagen, welche Dinge unterbringen kann. Uns wurde irgendwie nach diesem Projekt bewusst, dass eigentlich mit dem Wissen um das Layout, mit dem Wissen um die Gestaltung, wie das später sozusagen dem Betrachter auch sozusagen entgegenkommt, dass das eigentlich das Schreiben massiv beeinflusst und dass das auch sozusagen den Text beim Schreiben verändert und dass eigentlich traditionell, wie heutzutage Texte entstehen für Magazine, für Publikationen, für wissenschaftliche Publikationen, eigentlich immer sehr stark auf eine Normierung zurückgeführt wird. Bestandteil des Buchmachens ist, auf andere Bücher zurückgreifen zu können. Also zu sagen, ein Buch ist etwas über diesen reinen Inhalt hinaus, sondern er ist ja irgendwie Materialität, er ist Korpus, er ist Träger von Gedanken, er ist Träger von Zeiten, Gerüchen, haptischen Erlebnissen, Reflexionen, und damit ist ja auch einfach einer der Kernpunkte des Buchmachens ist das Reflektieren anderer Bücher dann auch irgendwie in einem gewissen Maße immer. Also wir greifen auf etwas zurück und nehmen das wieder irgendwie. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Gedanken zu tun, die sozusagen an gewisse Formalien in diesen Büchern halt drinstecken. Aber das heißt ja nicht, dass das Digitale nicht einen enormen Einfluss darauf hätte, wie wir Bücher machen. Also eigentlich geht es auch immer bei den Büchern ein bisschen darum, dass man das an eine bestimmte Grenze treibt, wie zum Beispiel diese Sehnsucht, alles verlinken zu können. Das finde ich ist extrem entscheidend, auch für uns, für die Bücher, wie wir Bücher denken oder wie wir Bücher machen, dass du versuchen musst, natürlich, man ist das mittlerweile so gewohnt, dass man alles verlinken kann, und dann sollen auch in den Büchern Dinge verlinkt werden, und das führt natürlich auch zu ganz neuen Formen, weil du musst plötzlich schauen, okay, das bezieht sich auf das Bild, das auf das Bild, dieser Text greift auf diesen Text über. Wie kann man denn eigentlich dieses Denken wieder ins Buch zurückführen? Und ich finde, das ist auch wieder zu ganz neuen typografischen Fragestellungen und Problemen führt, auch Text-Bild-Kombinationen, wie man mit solchen Problembergen eigentlich klarkommt. Aber das zeigt natürlich aber auch die Grenzen. Was ist in dem Buch eigentlich noch möglich? Die Bücher, die wir jetzt machen, hätten wir vor 20 Jahren, wenn wir 20 Jahre älter wären, und damals hätten wir einfach nie so gemacht. Wir möchten untersuchen, was das Spezifische am digitalen Publizieren ist. Die Begriffe und die Ästhetik rund um E-Books beruhen auf der klassischen Buchkultur. Die Lese-App knistert beim Umblättern, hat digitale Eselsohren, einen Buchumschlag und so weiter. Das digitale Publizieren sollte sich von der klassischen Buchkultur emanzipieren und aufhören, immer von dort her zu denken. Christiane Frohmann, E-Book-Verlegerin und Mitbegründerin der Electric Book Fair. Meine Gestalterin, die Cover macht, die berät immer mal so ein bisschen, wenn ich sage, ich habe diesmal, dass ich ganz gerne hätte, da ist so eine Zahl am Anfang, die würde ich gern fett und serifenlos haben, kriege ich das hin? Gestaltungsfragen stellen sich beim digitalen Buch, dem E-Book, im klassischen Sinne nicht. Es bleibt ein Datensatz, der sich nicht materialisiert, keinen Körper hat. Darüber hinaus weiß der Gestalter eines E-Book nicht, welche Eingriffe der Benutzer vornimmt. Sowas kann ich die fragen und dann sagt die ja oder nein. Aber die sagt immer, du darfst auf keinen Fall sagen, dass ich deine E-Books gestalte. Das mache ich nicht, weil man kann die noch nicht richtig gestalten. Ne? Das würde quasi negativ auf mich zurückfallen. Die sind zwar echt solide und für ihre Verhältnisse schön, aber Gestaltung ist eine ganz andere Baustelle. So irgendwie. Wir machen eher so Hässlichkeitsvermeidung, nicht Schönheitsgestaltung. Dieses Bild, was ich dafür habe, ist so ein bisschen das, wie wenn die Bauhausarchitekten irgendwelche Wohnmaschinen gebaut haben und sich natürlich nicht vorstellen, dass die Leute darin Schrankwände aufstellen oder Vorhänge aufhängen. Und die sind aber als erstes, haben die ihren Hirsch da reingetragen und ihre Schrankwand, weil es eben sozialer Wohnungsbau war. Und so ähnlich ist das auch. Also jetzt nicht so arrogant dünkelig gemeint, sondern das ist Teil des Spiels. Wenn ich schon sage, ich muss dem Leser mehr Autonomie einräumen, ich interagiere mehr mit dem, ich reagiere mehr auf den, der hat viel mehr Einfluss, dann muss ich auch ertragen, dass der sagt, ich finde diese Computerschrift irre attraktiv und deine Spießer-Klassikschrift da, die kannst du dir an den Hut stecken, dann ist das so. Dann darf der das. Niemand wird die Vorteile des E-Book bestreiten, wenn man auf Reisen ist und seine Handbibliothek nicht mit sich herumtragen möchte. Texte, die ohne Druckversion direkt für das E-Book geschrieben werden, folgen mitunter einer anderen Logik. Sie richten sich an ein Publikum mit anderen Bedürfnissen und anderen Aufmerksamkeitsspannen. Wir sind halt jetzt bei den Büchern oder bei den E-Books in dieser Phase, wo um Monopole gerungen wird, um dieses Aneinanderkoppeln von Geräten, mit denen man die Sachen dann eben rezipieren kann, dass man das alles mitverkaufen will. Und das sind einfach Grabenkämpfe auf Kosten der Leser. Anders kann man das nicht sagen. Es könnte alles schon viel weiter, viel schöner, viel einfacher sein, wenn nicht gigantische kommerzielle Interessen da am Kämpfen wären. Es wird faktisch jetzt auch schon eine neue Literatur hervorgebracht, die speziell auf den Smartphones entstanden ist und gelesen wird, die ganz klein getaktet ist, also ganz kleine Texthäppchen, die perfekt ist, um so unterwegs zu lesen, wo man eben, jetzt hat man gerade sein Lesebändchen wieder raus und dann muss man schon wieder umsteigen und so weiter, wo man wirklich quasi eine Screenfüllung, einen kleinen Text hat und dann geht man wieder ein Stück und dann steht man wieder irgendwo und dann liest man den nächsten kleinen Text. Der Frohmann Verlag hat einen doppelten Schwerpunkt. Einerseits neue Literatur, zum Beispiel Twitter-Literatur, andererseits kulturwissenschaftliche Beschreibung von neuen kulturellen Phänomenen. Die Frage, ob diese neue Literatur der Alten das Wasser reichen kann, muss man nicht stellen, weil dies nicht beabsichtigt ist. Einer der Vorteile des elektronischen Lesens ist der schnelle Zugriff auf sehr unterschiedliche Textsorten. Ob dieses Aufbrechen des linearen Lesens, wenn es sich verselbstständigt, nur von Vorteil ist, das ist eine andere Frage. Lesen in den elektronischen Medien befördert neue Rezeptionsweisen. Wie sich der ständige Umgang mit ihnen auswirkt, auch das hat Christiane Frohmann schon erfahren. Ich weiß, dass es ganz viele Studien gibt, die sagen, man liest huschiger. Und ein bisschen kann ich das schon bestätigen, weil ich auch sprunghaft lese natürlich, wie alle Leute. Der negative Effekt, den ich sehe, oder zumindest wo man halt merkt, dass die Gehirne wieder mal anfangen, sich zu verändern. Ich habe ernsthaft, und das ist schon wirklich erstaunlich, ich habe jetzt eher schon langsam Probleme, mich auf einen Roman am Stück zu konzentrieren. Also ich werde schon so ein bisschen ungeduldig und will schnell mal wieder das Telefon anmachen und so. So wie andere Leute immer lesen, das habe ich mir, glaube ich, jetzt digital eingebrockt. Einer der wenigen Autoren von Rang, die sich mit dem E-Book auseinandergesetzt haben, ist Ruth Klüger, Jahrgang 1931, Germanistin und Überlebende des Holocaust, deren Erinnerungen und Essays vielfach ausgezeichnet wurden. Ruth Klüger hat es irgendwie ganz schön gesagt, mit der hatte ich ja ganz früh, also in meiner ersten Phase als E-Book-Verlegerin, es war meine erste Veröffentlichung, Anders Lesen, so ein Plädoyer für das E-Book von ihr von 2010. Da sagt sie halt, dass es für sie eine absolute Offenbarung sei. Dieses wirklich, wenn beim Lesen der Gedanke an ein bestimmtes Gedicht auftaucht, sofort zu diesem Gedicht kommen zu können beispielsweise oder in einem Buch den Verweis auf ein anderes Buch zu finden und wirklich das mit einem Knopfdruck, sie war da sehr mit Amazon und Kindle unterwegs damals, sich das sofort auch einverleiben zu können und einfach auch diesen Gedankensprüngen nachgehen zu können. Das kann man eben auch von der kritischen Seite her sehen, dass man nicht so fokussiert bleibt und nicht so in die Tiefe geht, nicht so konzentriert ist. Aber wenn man so ein Denktyp ist, und ich bin das auch sehr assoziativ, ist das für mich so von den Ergebnissen her total förderlich. Aber eben etwas, was mir sonst immer sehr viel gegeben hat, fällt mir jetzt ein bisschen schwerer, dieses wirklich konzentrierte, langen Text lesen. Die Überwindung des gedruckten Buches zugunsten der digitalen Medien, die neue und bessere Formen der Wissenserzeugung versprechen, gehört zu den Utopien, die den digitalen Siegeszug begleitet haben. Begonnen hat die Kritik des gedruckten Buches jedoch schon früher. Bereits 1962 verkündete Marshall McLuhan das Ende der Gutenberg-Galaxis. Der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner: Das ist ja das Spannende, dass wir in den 90er Jahren, eigentlich schon mit den Kybernetikern der 60er Jahre und dann vor allen Dingen in den 90er Jahren mit dem World Wide Web eine Begleitmusik, eine metaphysische Begleitmusik zur jeweiligen technologischen Entwicklung hatten, die uns darauf einstimmte, dass wir im Netz zu ganz neuen Formen der Demokratisierung, der Wissensgenerierung, der Distribution und Zirkulation und auch der Schaffung von Wissen kommen können, weg vom Individualismus hin zu einem Kollektivprinzip, für das Wikipedia in gewisser Weise emblematisch steht. Und diese optimistische Sicht in die Zukunft und in das, was das digitale Prinzip uns bringt, der ist nun in den relativ wenigen Jahren, also in den 25 Jahren, in denen uns quasi eine technologische Neuerung nach der anderen präsentiert wird, die wir einfach staunend zur Kenntnis nehmen, diese eben heilserwartende Begleitmusik ist nun doch in den letzten Jahren ganz erheblich entzaubert worden. Das heißt, wir können im gegenwärtigen Stadium natürlich nicht sagen, in welche Richtung der Computer uns weisen wird. Klar ist nur, es ist nicht ausschließlich eine Sache der technologischen Möglichkeiten, sondern es ist auch eine Frage sozialer Werte und bestimmter Wahrnehmungs- und Vorstellungsweisen. Und es ist selbstverständlich eine Frage des ökonomischen Interesses, also des Informationskapitalismus, bei dem eigentlich für meine Begriffe es schon relativ klar ist, in welche Richtung er geht. Sobald wir den Computer einschalten, sind wir mit einer Fülle von Informationen und Wissenspartikeln verbunden, die auch die schärfsten Netzkritiker selbstverständlich nutzen, um aus diesen Bausteinen zusammen mit anderen Quellen Wissen zu generieren. Dahinter kann und will niemand zurück. Es kann aber sein, dass sich unter der Hand ein anderer Kontext, ein Subtext entwickelt, den man genau beobachten sollte. Das meint zumindest der Konstanzer Bibliothekswissenschaftler Uwe Jochum. Das Problem, das wir im Augenblick haben, ist ja einfach, dass die Datenbanktechnik, wenn man so will, ein eigenes Leben entwickelt und bei dieser Entwicklung eines eigenen Lebens im Grunde eben nicht mehr die Datenbankbausteine als Bausteine eines, wenn man emphatisch sprechen wollte, lebendigen Wissens betrachtet werden, sondern die verdinglichen sich plötzlich, bekommen so ein eigenes Gewicht, das ihnen aber gar nicht im Grunde von sich aus zukommt, sondern suggerieren eine Schlauheit der Technik selbst. Und das ist, glaube ich, eine Grenze, die man im Blick haben muss und bei der mich eben stört, dass viele sie nicht im Blick haben. Also diese Verdinglichung des Wissens, die, wie ein Philosoph gesagt hat, eine Naturalisierung des Wissens bewirkt, nämlich insofern eine Naturalisierung des Wissens, als sei Wissen von sich aus etwas, was in dann technischen Konfigurationen vorkommt und dort von sich aus vorkommt und man vergisst, dass wir diejenigen sind, die eigentlich aus solchen Bausteinen, aus Datenbanken, wir erst diejenigen sind, die Wissen machen. Was Uwe Jochum umtreibt, ist auch die Sorge und die Frage, wie das lebendige Wissen künftig gespeichert werden soll. Wenn man Bibliotheken und Archive digitalisiert, dann erhöht man die Zugänglichkeit. Aber was der Nutzer erhält, ist nicht dasselbe. Es ist ein Surrogat, aus dem wichtige historische Informationen getilgt sind. Das weiß auch Verleger Markus Dresen. Ich war vor 2 Jahren auf einem Symposium, wo es um Internetseiten für Kunstinstitutionen ging und es wurde dann beschrieben, wie kann man sozusagen das optimieren, wie hat sowas auszusehen, wie stark sollen Ausstellungen auf der Website auch sichtbar sein, wie stark soll man sozusagen schon Ausblicke in die Ausstellung, in die Website integrieren. Und dann kam die Frage auf, wie geht man denn sozusagen, wenn man ein Redesign einer bestehenden Internetseite macht, mit den alten Archiven um? Und dann sagte ich, das hat ja auch weitreichende Konsequenzen, weil wenn ich einen Ausstellungskatalog ansehe, dann sehe ich auch immer an der Gestaltung, an der Drucktechnik, an dem Papier, aus welcher Zeit eigentlich diese Ausstellung kommt. Wenn man jetzt eine Ausstellung über eine institutionelle Website präsentiert und dann irgendwann nach 5 Jahren das Design ändert und dann sozusagen, um eine Einheitlichkeit herzustellen, das ganze Archiv auch in ein neues Design packt, dann lässt sich eigentlich an der Gestaltung nicht mehr erkennen, aus welcher Zeit eigentlich diese Ausstellung ist und was bleibt eigentlich sozusagen auch von dem Internetdesign übrig? Wo werden alte Websites gespeichert? Wo können wir in 10 Jahren sehen, wie Websites in den frühen 2000ern ausgesehen haben? Wo wird das archiviert? Wo wird über Webgestaltung gesprochen und auch noch im Nachhinein sich darüber auch ästhetisch auseinandergesetzt? Das verschwindet. Aber natürlich ist es von dem, was Archive bislang waren, nämlich Einrichtungen, in denen eben tatsächlich sinnlich dreidimensionales Material in seinen Kontexten dreidimensionaler Art gespeichert wurden, sind Archive dann, wenn sie digitalisiert werden, eben dieses nicht mehr. Und das bedeutet, dass jedes Archiv, das digitalisiert wird, natürlich mit einem Bedeutungsverlust konfrontiert sein wird. Und das, was man auf der Ebene der Zugänglichkeit gewinnt, im Sinne von bequemerem Abgreifen von Beständen und was es da alles gibt, bleibt ja wiederum auf diese optische Dimension beschränkt, die eben dem digitalen Medium als einem optischen Medium und akustischen Medium innewohnt. Aber natürlich verliert das Archiv im Grunde genau die Qualität, die es vom Moment seiner Generierung über das Herkunftsmaterial ja auszeichnet. Digitale Medien sind fluid, jederzeit veränderbar. Und nicht zuletzt diese Eigenschaft hat die utopischen Energien immer wieder angezogen. Das heißt aber auch, dass sie keine Geschichte haben. Sie sind immer hier und jetzt. Und das macht sie als Dokumentationsmedium zweifelhaft. Im Grunde genommen hätte Amazon der Welt ja keinen größeren Gefallen tun können als mit dieser Löschaktion vor einigen Jahren, als über Nacht auf einmal all diejenigen Leserinnen und Leser und Besitzer eines Lesegeräts von Amazon feststellen mussten, dass 1984 von George Orwell gelöscht ist. Also man kann es mit einem Knopfdruck einfach löschen. Und damit kann man einen Text, wenn man ihn sich nicht ohnehin vorher irgendwie runtergeladen hat, was natürlich nur eine kleine Anzahl von Nerds tut und die meisten, das Massenpublikum wird das einfach nicht tun, dann sind die auf einmal diesen Text los. Und diese Art von Macht über einen Text, den derjenige hat, der die Macht über den Server hat, die ist eigentlich mit der Widerständigkeit und mit der Trotzigkeit und mit der Eigenständigkeit, die Bücher haben, nicht vereinbar. Man kann Texte manipulieren von einem Tag auf den anderen, man kann schnell mal was ändern. Und man kann dadurch Vergangenheit unsichtbar machen. Das ist bei gedruckten Büchern nicht so ohne weiteres möglich. Arnold Gehlen konnte in seinem Hauptwerk Der Mensch nach 1945 noch so viel ändern. Wenn man die Erstausgabe von 1940 sich anschaut, dann sieht man die rassistischen und NS-affinen Passagen in diesem Text. Solche Dinge sind im Netz viel leichter kaschierbar, unterdrückbar, veränderbar, löschbar, ausradierbar. Und dadurch werden Texte natürlich enthistorisiert, weil man hat quasi immer nur die neueste Version. Es mag gleichgültig sein, in welchem Medium, auf welcher Oberfläche man einen Roman liest. Sich völlig sicher sein, dass man ihn auch behalten darf, kann man jedoch nur in der gedruckten Version, denn mit der E-Book-Version erwirbt man nur die Lizenz, es zu lesen. Für Michael Hagner ist das gedruckte Buch auch ein Rückzugsgebiet. Nicht in die heile Welt der Gutenberg-Galaxis, nicht um sich den zweifellos vorhandenen Segnungen der digitalen Medien zu entziehen, sondern um den Zumutungen, die mit ihrem Siegeszug im Rahmen des Informationskapitalismus auch entstanden sind, etwas entgegensetzen zu können. Dazu gehört auch, die Ergebnisse der Medientheorie zu ergänzen und die Medienkompetenz durch andere Kompetenzen zu relativieren. Es ist ja nun von McLuhan über Friedrich Kittler und Norbert Bolz bis hin zu Giesecke wahrlich genug Mediengeschichte und Medientheorie betrieben worden. Und die ist ja im Grunde genommen auch das Fundament, auf dem alle, die sich jetzt darüber Gedanken machen, aufbauen. Und ohne diese Arbeiten in der Medienwissenschaft, Mediengeschichte, glaube ich, ginge gar nichts. Ich bin allerdings der Meinung, dass ein technologischer Determinismus und ein mediales A priori uns in dieser Hinsicht einfach nicht weiterbringen. Ich kann gut verstehen, warum so jemand wie Kittler das Medium als solches so stark gemacht hat, glaube aber, dass das nur für eine gewisse Zeit ein fruchtbarer Denkansatz ist. Und jetzt befinden wir uns in einer, ja, in einer anderen Zeit, in der Stichworte wie Lesekompetenzen und Arten und Weisen des Lesens nicht mehr nur etwas mit einem Medium zu tun haben, sondern auch etwas mit sozialen Anforderungen zu tun haben, bei denen einfach die ruhige Zeit, die man mit einem gedruckten Buch verbringt, eigentlich nicht mehr dem sozialen Rhythmus entspricht. Nehmen Sie ein Buch wie das vor wenigen Monaten erschienene Buch von Jonathan Crary, 24/7. Das heißt, dass der Datenkapitalismus darauf aus ist, im Grunde genommen uns Menschen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche als eine Ressource zu nutzen. Das heißt, dass auch der Schlaf gewissermaßen ökonomisiert werden soll, indem wir vielleicht ein Bändchen drumherum tragen und dann bestimmte Daten von uns permanent an irgendwelche Unternehmen geschickt werden. Zu dieser Art von Datenproduktionsmaschine, die wir werden sollen, passt das Lesen eines gedruckten Buches überhaupt nicht. Denn in der Zeit sind wir quasi nicht online. Wir sind keine Datenspender. Ergo, wir fallen aus diesem permanenten kapitalistischen Strudel einfach raus. Und das ist aus der Sicht der Leute, die es betreiben, nicht gut. Demgegenüber steht eine Idee, die weitaus populärer ist und in den Wissenschaften inzwischen europaweit vorangetrieben wird: Open Access. Wissenschaftliche Publikationen, die aus öffentlich geförderten Projekten entstehen, sollen zuerst oder wenigstens kurz danach online zugänglich sein. In der Schweiz muss sich ein Wissenschaftler, der einen Verlag gefunden hat, mag er noch so renommiert sein, dies bereits genehmigen lassen. Am Anfang dieser Idee stand die Utopie, dass alles Wissen für alle und jederzeit und an jedem Ort zugänglich sein muss. Das klingt gut. Das ist eine Idee, die eigentlich eine aufklärerische Idee ist und die von der Vorstellung geprägt ist, dass auch diejenigen, die sonst keinen einfachen Zugang zum Wissen haben, aber es doch wollen, dass die eben auch diese Möglichkeit haben. Also dahinter steckt eine demokratische Idee und das finde ich gut. Aber ich finde, dass die Geschichte der letzten 10, 15, 20 Jahre zeigt, dass eben solche Ideen im Betrieb, im Getriebe des Informationskapitalismus eine andere Wendung erfahren. Nämlich diejenige, dass also um Zugang zu einem bestimmten Wissen, zu einer bestimmten Erkenntnis, zu bestimmten Texten zu haben, dass also da die Ideologie eines Jetzt und Sofort im Grunde dazu führt, dass diese Texte oder diese Produkte damit eine gewisse Entwertung erfahren und hier die schlichte Möglichkeit des Zugriffs und des Zugangs über eine ernsthafte Beschäftigung mit diesen Produkten einfach gestellt wird. Die Zugänglichkeit zu Wissen ist eine wunderbare demokratische Sache. Nun ist es so, Bücher sind seit Jahrzehnten zugänglich über Bibliotheken. Man muss allerdings sich dann vielleicht bequemen, in die Bibliothek zu gehen und das Buch auszuleihen. Aber im Prinzip kommt man an viele Sachen heran. Durch das Netz ist die Situation viel einfacher geworden. Thanks God, das ist großartig. Aber diese Art von größerer Zugänglichkeit muss nicht zu diesem Absolutismus führen, dass ich zu allem jetzt und sofort und jederzeit und in jedem Ort einen Zugang habe, weil Zugang zu Büchern auch etwas zu tun hat mit einer gewissen Schwelle. Schwellenerfahrungen sind Teil unserer eigenen Zivilisierung und unserer eigenen Demut vielleicht auch. Wobei, das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber sind Teil einer Erfahrung, dass es vielleicht uns sogar auf längere Sicht nützlich ist, eben nicht alles jetzt und sofort zu haben, sondern dass dieser Aufschub und die Schwierigkeit und die Latenz selbst Teil einer Erkenntnis und einer Erfahrung sind, die wir vielleicht nicht unbedingt missen wollen. Sie Selbst wenn man Michael Hagnes Bedenken gegen die allseitige Verfügbarkeit für überzogen hält, bleiben noch zwei gewichtige Argumente, die eine gewisse Skepsis gegenüber der schrankenlosen Realisierung von Open Access gerechtfertigt erscheinen lassen. Zum einen die Entmündigung der Autoren, die nicht mehr entscheiden können, wie sie publizieren wollen. Zum anderen ist es die Finanzierbarkeit. Es ist ja nicht so, dass Texte online keine Kosten verursachten. Nein. Es ist ja wahnsinnig interessant, dass es im Grunde zu dem Digitalisierungsvolumen und zu den Kosten keine validen, zumindest Schätzungen gibt. Ja, man erwartet ja gar nicht, dass die Zahlen ganz tragfähig sind, sondern dass man wirklich sagt, hier ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft, hier ist die Leibniz-Gemeinschaft. Sagt uns doch mal, was das Digitalisierungsvolumen in 10 oder in 20 Jahren den Steuerzahler kosten wird. Auf dieser Ebene ist gar nichts greifbar. Es gibt nur Mutmaßungen und es gibt eben immer Versprechungen. Und eigentlich gibt es nur Versprechungen und es gibt wenige Versuche, die Kosten zu berechnen. Und die wenigen Versuche der Kostenberechnung zeigen eines ganz klar: Es wird teurer. Es wird teurer als das, was wir jetzt haben mit Originalbewahrung in Bibliotheken, Originalbewahrung in Archiven, Bibliotheken als Umschlagsorte für Bücher, ganz traditionell, ganz konventionell. Das alles ist wunderbar billig im Vergleich zu dem, was sich die Leute mit dem Digitalen zusammenträumen. Nein. Bücher können nicht einfach durch digitale Medien ersetzt werden, weil sie eine materielle Rezeptionsgeschichte haben. Manche entfalten ihre Wirkung sofort nach Erscheinen. Bei anderen und gewiss nicht wenigen dauert es erheblich länger. Norbert Elias' grundlegendes Werk über den Prozess der Zivilisation ist so ein Beispiel, das 1939 zum ersten Mal veröffentlicht, erst lange nach seinem Erscheinen wirklich zur Kenntnis genommen worden ist. Solche Geschichte ist für Michael Hagner unverzichtbar. Wenn wir weiter in dem Modus operieren wollen, dass also Texte Inkubationszeiten haben, und dass Texte in ihrer materiellen Form eine Geschichte durchlaufen, die an verschiedene Ausgaben, an damit verbundene Vorworte, Nachworte, Rezensionen und Paratexte und bestimmte materielle Formen gebunden ist, wenn all das die Historizität eben der Einheit von Inhalt und Materialität ist, also von einem Text, der in einer bestimmten materiellen Form seine historische Existenz hat und damit auch sich verändert, altern kann und eine Geschichte durchläuft. Das alles spricht dafür, dass wir an das gedruckte Buch gebunden bleiben und nicht in dieser eben verfügbaren ahistorischen Form des Netztextes ausschließlich unsere weiteren Lektüreerfahrungen machen werden. Verändert hat sich die Buchgestaltung durch die neuen digitalen Möglichkeiten. Verändert haben sich dadurch auch die Ansprüche, die der Leser an das Mediumbuch stellen kann, da es nicht mehr die einzige Möglichkeit darstellt. Dies wiederum verändert auch die Erwartungen der Auftraggeber, die weiterhin auf das Medium Buch setzen und auf Buchgestalter wie Lamm und Kirch. Deswegen nimmt auch die Zahl der gut gestalteten Bücher zu, weil die Leute, die jetzt noch sagen, ich will es unbedingt als Buch haben, auch aus einer ganz anderen Position heraus agieren. Sie agieren nicht mehr aus dem Pflichtbewusstsein heraus, ich muss das publizieren, damit es überhaupt jemand erreicht, sondern sie agieren aus der Idee heraus, dass jemand gezielt sagt, ich möchte es aber publizieren als Buch. Und da besteht dann, glaube ich, der Unterschied. Das heißt, die Leute, die auf uns zukommen, fragen gar nicht nach dem, mach das mal irgendwie, Hauptsache es geht raus, sondern es geht ganz gezielt darum, mit der Publikation eigentlich auch eine Haltung zu äußern, die halt eben nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine ästhetische und eine materielle ist. Noch längst nicht sind alle Bücher gut gestaltet. Und wie viel Prozent der Marktanteile bei den Büchern, für die das keine Rolle spielt, künftig dem Sektor E-Book zufallen werden, vermag niemand zu sagen. Die Hoffnung, die Anzahl der gut gestalteten Bücher möge weiter steigen, ist jedoch nicht unberechtigt. Denn einen grundlegenden Vorteil wird man dem Buch nicht nehmen können. Das Internet ist eigentlich, oder das E-Publishing, das hat keinen Repräsentationskörper. Das Internet bleibt eigentlich kalt und bleibt flach und bleibt hinter einer Scheibe. Das bleibt eigentlich eine Vitrine hinter so einer dicken Glasscheibe zurück. Eigentlich ist es ein unerreichbarer Raum. Und das Buch ist ein erreichbarer Raum, der ist durchschreitbar, der ist durchlebbar, der riecht, manchmal stinkt er. Der kann schlecht gebunden sein, da können Seiten rausfallen. Das ist, ich sag's mal so, fast schon ein bisschen X, es lebt. Ein Buch lebt in irgendeiner Form. Das bleibt analog, das hat noch irgendwie Fasern in sich. Aber das Internet ist nicht faserig, es ist nicht angreifbar in dem Sinne. Es lässt sich vielleicht verändern, es ist fluide, das ist sehr viel flüssiger. Aber du kannst halt Flüssiges auch nicht greifen. Textverarbeitung. Über das Büchermachen in digitalen Zeiten. Ein Feature von Joachim Büte. Es sprachen Robert Dölle und Mareike Hein. Ton und Technik Angelika Bruchhaus und Gunter Rose. Regie Axel Pleuser. Redaktion Barbara Schäfer. Produktion Deutschlandfunk 2015.